Den Anfang macht das Kammerorchester Schloss Werneck mit der Nachtmusik für Orchester »Bis Licht wiederkehrt«, ein Stück von Stefan Johannes Walter. Ulf Klausnitzer hat die Leitung. Thank you. Thank you. bis Licht wiederkehrt. Das war die Nachtmusik für Orchester von Stefan Johannes Walter. Ulf Klausnitzer leitete das Kammerorchester Schloss Werneck. Von der ehemaligen Residenz der Fürstbischöfe von Würzburg geht es weitaus profaner ins Studio Franken nach Nürnberg, wo das Stefan Pötsch Ensemble sein Rhythmus-Laboratorium aufgebaut hat. In drei Teilen: Sounds of the Dancer, Strings, Water, Stones and Metal und Transitions. Thank you.

Thank you. Das Rhythmus-Laboratorium von Stefan Pötsch, aufgebaut im Studio Franken in Nürnberg. Und jetzt Klaviermusik von Andras Hamary. Thank you. István Kopany spielte 5 magische Stücke, 5 Magic Pieces von András Hamary. Ausdruckswillen und subtile Klangsinnlichkeit bescheinigte die Kritik der slowakisch-deutschen Komponistin Věra Janáčeková. Die ehemalige Dozentin für Klavier in Rottenburg am Neckar schrieb die nächste Musik für Flöte, Cello und Klavier, Ein Sommernachtstraum. Thank you.

Passend zur nächtlichen Stunde im Concerto Bavarese, ein Sommernachtstraum, ein Stück der slowakisch-deutschen Komponistin Viera Janáčeková. Die Interpreten waren Maria Fedotova, Flöte, die Cellistin Barbara Braukmann und Helmut Wivel am Klavier. Mit Interpret und Komponist in einer Person ist im Anschluss Klaus Treuheit. Er schrieb Rothko et Petworth, ein Kontinuum für drei Musiker. Thank you. Thank you. Rothko at Petworth, das war ein Kontinuum für Cembalo, Percussion und Kontrabass von Klaus Treuheit.